Die britische Songpolitik-Studiengesellschaft veröffentlichte in letzter Zeit auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Die koreanische Halbinsel im Vorfeld eines Krieges« und verurteilte darin die Kriegsmachenschaften der USA und des südkoreanischen Regimes.